schon zu zweit. 3 und 4, die bringen 4. 5 und 6, die kommen hier. Denn wir wollen heute feiern. Jubilieren bis zum Reihen. Ja, wir rocken heute das Nest. Mütter halten Töchter fest. Nanu, wer ist das? Wer ist diese scharfe Faust? Hat sie gerade mich oder dich angeschaut? Eine kleine Mickey Maus zog sich mal die Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran. Eine kleine Mickey Maus zog sich mal die Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran. Eine kleine Mickey Maus